Vielleicht liegt es ja einfach nur daran, dass mir nur sehr selten langweilig ist und ich deshalb gar nicht in Versuchung komme, mir die besten Videos oder zumindest meistgeklicktesten Videos anzugucken, wo Tiere ihre Poporutscher zeigen. Es gibt aber viele tausend Menschen, die genau das machen und scheinbar auch ganz toll finden. Damit man sich die tollsten Filme solcher Kaliber nicht mühsam im Netz suchen muss, gibt es BuzzFeed. Dieses amerikanische Online-Portal wird momentan gehypt und geschmäht, auch in den deutschen Medien. Die einen sagen, BuzzFeed sei der Trendsetter im digitalen Journalismus. Andere bezeichnen das amerikanische Online-Portal als niveaulose Katzenbildchenschleuder für die Bored-at-Work-Klasse. Erfolgreich ist die Seite aber allemal. Im November knackte BuzzFeed erstmals die 130 Millionen Unique-Visitors-Marke, also diejenigen, die diese Seite gezielt angeklickt haben. Grund genug, die Seite mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Martina Schulte hat sich den Spaß gegönnt. Schönen guten Morgen, Martina. Guten Morgen. 130 Millionen Besucher, klingt echt viel. Das ist richtig viel, selbst im Netz, ne? Oder? Ja, das ist, also die Zahl, die ist schon richtig beeindruckend. Ne? 130 Millionen Unique Visitors laut Google Analytics. Zum Vergleich einfach vielleicht mal, um uns ein Gefühl dafür zu geben, was es bedeutet, mal einen Blick auf die erfolgreichsten Newsseiten der Welt. Also der Guardian kam im gleichen Monat auf 40,5 Millionen Unique Visitors. Die New York Times kommt durchschnittlich auf 30 Millionen Unique Visitors pro Monat. Das heißt, die Seite hat eben jetzt schon viermal mehr Besucher als die New York Times. Aber, scary. Aber bei BuzzFeed kommt eben noch mehr dazu. Also außer den Besuchern auf der Webseite kommen nochmal dazu 110 Millionen Video-Views auf deren YouTube-Kanal. Das heißt, die Seite hat insgesamt ein Besucherwachstum von 350% gegenüber dem Vorjahr. Oder um es jetzt nochmal deutlicher zu sagen, insgesamt erreichte BuzzFeed mehr Besucher im November als in den ersten 4 Jahren nach seiner Gründung. Und dieses Wachstum, das kommt vor allen Dingen eben über die sozialen Medien. Also mehr als 70% der User gehen nämlich nicht direkt auf die BuzzFeed-Seite, sondern kommen über soziale Netzwerke, 40% allein über Posts, die Freunde auf Facebook geteilt haben. Also zum Beispiel jetzt hier gerade The Most Beautiful Secluded Places. Hättest du vielleicht in meinem Facebook-Feed finden können, wenn ich es denn wenn du es gepostet hättest. Genau. Ja. Aber ich meine, ist das jetzt wirklich das Erfolgsrezept von BuzzFeed? Also, dass sie einfach diese Videos vor allem halt dann über die sozialen Medien verteilen? Also die haben eben auch, das vergessen viele, die haben auch selbst recherchierte Geschichten. Die haben also eine recht große, schlagkräftige Truppe von Politjournalisten, die auch eigene Stories recherchieren. Aber man muss schon sagen, die Grundlage des Erfolgs, das sind eben vor allen Dingen wirklich diese abgefahrenen, niedlichen, trashigen oder sonst wie bemerkenswerten Schnipsel aus dem Internet, gerne zusammengetragen in sogenannten Listicles, die sehr gerne Tiere, noch gerne Katzen enthalten. Also so eine typische BuzzFeed-Geschichte ist zum Beispiel 19 Cats who just want to look sexy for Halloween oder 22 Goats smiling at you oder, wenn wir mal außerhalb des Tierbereichs gehen, 45 Reasons why Canadians are the hottest people on the planet. Oder 20, also es sind einfach so Bestenlisten, ja? In Videoform. Genau, aber die sind halt auch nicht immer alle total ernst gemeint. Also zum Beispiel 22 Reasons Hash Browns Should Be Your Life Partner. Also sie verstehen sich, also viele Sachen sind dann eben halt auch mit so einem gewissen Augenzwinkern. Und die Inhalte werden eigentlich immer schon von vornherein so ausgesucht, dass möglichst viele Leute bei Facebook, bei Twitter oder bei Pinterest das teilen. Und das funktioniert, wie uns die Zahlen ja recht eindrucksvoll demonstrieren, ziemlich gut. Also das ja auch vor allem nicht nur in den USA. Also ich meine, da ging alles los, aber es gibt sogar schon einen spanischen, portugiesischen und französischen Ableger. Ja, genau. Und auch hier in Deutschland gibt es ja immer wieder Gerüchte, dass BuzzFeed bald kommt oder dass irgendein deutscher Verlag einen BuzzFeed-Klon auf den Weg bringt. Also dem Axel Springer Verlag werden ja, berichtet das Branchenblog Media, ernstzunehmende Absichten nachgelegt. In Holland gibt es schon mit upcoming.nl einen eigenen BuzzFeed-Klon und auch woanders, also gibt es noch zahlreiche BuzzFeed-Klone, also Viral Nova, Distractify, Thought Catalog. Die versuchen alle das Gleiche, nämlich eigentlich deinen Klickreflex irgendwie zu bedienen und dich dazu zu bringen, das irgendwie weiter zu verbreiten. Und Martin Weigert schreibt gerade in einem sehr interessanten Artikel bei netzwertig.com über dieses Phänomen: 2013 werde als Jahr des viralen Journalismus in die Mediengeschichte eingehen. Ein Journalismus, der diese Bezeichnung freilich nur bedingt verdient, seiner Meinung nach. Denn eigentlich falle das, was da publiziert wird, eher in die Kategorie, Zitat, emotionales Unterhaltungsmaterial. Dem kann ich mich natürlich jetzt erstmal nur anschließen, was wir jetzt einfach darüber gehört haben, was ich mir jetzt halt irgendwie halt angeguckt habe. Also das heißt jetzt so, die Qualität einer Buzzfeed-Geschichte, naja, das ist erstmal so eine ganz andere als die einer klassischen News-Story. Oder worum geht's da? Genau, ja, es geht halt immer auch einfach um die virale Verbreitung einer Story. Und deswegen wird bei BuzzFeed eben auf andere Dinge Wert gelegt als jetzt in einem klassischen Newsroom. Das fängt bei der Auswahl der Mitarbeiter an. BuzzFeed-Gründer Jonah Peretti hat das mal dem Fachportal AdWork so erklärt, dass bei ihm halt Leute arbeiten, die wissen, wie man Informationen bei Twitter und Facebook oder Instagram streut. Und die wissen aber genauso, wie Berichterstattung funktioniert. Also traditionelle journalistische Qualitäten sind genauso wichtig wie eben dieses Social-Media-Knowledge. Das heißt, bei BuzzFeed wird genau so viel Arbeit in die Verbreitung einer Geschichte via Social Media gestellt, wie auf das Schreiben und das Layouten. Genau. Und die NZZ Online hat gerade jetzt auch ein interessantes Hintergrundstück über BuzzFeed. Und da kann man nochmal nachlesen, wie das funktioniert. Also, dass zum Beispiel für jeden BuzzFeed-Mitarbeiter jederzeit einsehbar ist, wie und wo die User mit den Inhalten interagieren. Und die werden dabei unterstützt, nochmal durch ein 9-köpfiges Team von Datenanalytikern, die das Web dann mit Hilfe von Analysesoftware nach potenziellen viralen Inhalten durchforsten. Also was für ein Inhalt wird gerade besonders geteilt. Und dann ziehen die sich das direkt und verbreiten es dann auf genau. ihren Seiten. Genau. Und genauso machen sie es aber auch mit den Inhalten, die BuzzFeed dann veröffentlicht. Die werden auch von diesen Datenanalysten im Netz verfolgt. Und wenn irgendwas besonders gut läuft, dann wird der Beitrag auf der Seite nach oben geholt. Da werden zusätzliche Schlagzeilen reingestellt. Das heißt, der Beitrag wird dann auf der Seite nach oben gepusht, um dann sozusagen, die NZZ schreibt das hier, um die Ansteckungsrate zu erhöhen. Und das heißt also, bei dieser Form des Journalismus entscheiden eigentlich Daten und nicht der Instinkt eines Redakteurs über die Platzierung, über die Schlagzeile oder eben auch über den Veröffentlichungszeitpunkt einer Story. Also das klingt jetzt so ein bisschen, als ob BuzzFeed sowas wie NSA der Unterhaltungselektronik im digitalen Zeitalter irgendwie halt ist, wenn die halt wirklich alles überprüfen und wirklich halt nachvollziehen, welche Videos jetzt wirklich gerade am meisten geklickt werden. Ist ja. das so? Ja, also ich würde sagen, es funktioniert ein bisschen ähnlich wie die Bild-Zeitung, nur dass sie halt einfach noch mehr wissen und auf noch viel mehr unsere Instinkte sozusagen erforschen können, als es vielleicht der klassische Bild-Zeitungsredakteur konnte, der seine Hammer-Klopper-Schlagzeile immer aus dem Bauch wahrscheinlich raus gemacht hat. Welche Folgen hat das denn für die Inhalte jetzt? Also Martin Weigert schreibt bei Netzwertig über dieses Phänomen des viralen Journalismus, die meisten Inhalte seien eben halt eher seicht und emotional aufgeladen, denn faktisch relevant. Weitere Folge, Ästhetik, Stil und Wahrheitsgehalt würden der Fähigkeit zum Anlocken möglichst vieler Nutzer untergeordnet und er kritisiert aus qualitätsjournalistischen Gesichtspunkten an diesen Modellen vor allen Dingen, dass sie eben explizit darauf angelegt sind, User manipulativ zum Konsum von medialem Fastfood zu verleiten. Er schreibt hier, BuzzFeed und Co. stellen im Prinzip die Online-Fortsetzung der Boulevardzeitung dar, wenn man ihnen auch zugestehen muss, stärker die Schaffung von positiven Emotionen ins Zentrum zu stellen. Also du hast halt öfter so 22 Goats smiling at you. Es ja. hätte nicht unbedingt so eine tiefsinnig, fiese, aber nicht fies, sondern es geht ja. dann halt eher um süß. Niedlichkeit. Genau. Also jetzt wisst ihr auch, was sich hinter dem Portal BuzzFeed verbirgt. Falls ihr alles nochmal, nachlesen, nachklicken wollt. Es gibt natürlich wie immer alles von Martina Schulte fein säuberlich auf unserer Webseite zusammengestellt, deradiowissen.de.